Vergiftet sind meine Lieder. Wie könnte es anders sein? Du hast mir ihr Gift gegossen ins blühende Leben hinein. Vergiftet sind meine Lieder. Wie könnte es anders sein? Ich trag im Herzen viel Schmerz.